بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا beginning with the name of Allah, Allah's Segen und halben Herzlichkeit an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir haben beim letzten Mal, waren wir stehen geblieben beim 370. Hadith und werden jetzt inshallah mit dem 371. Hadith weitermachen. Allerdings zur allgemeinen Erläuterung, wir hatten zuvor bei 130. Kapitel ging es darum, allgemein, also fiqh-technisch gesehen, was darf eine Frau etwas tragen, bei dem eventuell Najasa an die entsprechende Kleidung gelangt ist. Das heißt, es geht hier um etwas, das auf jeden Fall Najis ist, wie das Blut der Periode, das gemäß Ijma' der Ulama, es ist unrein, Najis. Und die Frage ist aber, ob es das Kleid berührt hat oder nicht und wie die Frau sich diesbezüglich verhalten soll. Danach haben wir gesprochen über Kleider, die man trägt, die man während des Geschlechtsverkehrs getragen hatte. Auch hierbei geht es um Dinge, die Najis sind, allerdings nicht mehr unter Übereinkunft der Ulama, weil es eben auch auf ankommt, um welche Flüssigkeiten es geht. Danach haben wir über eine Angelegenheit gesprochen, über der man meinen könnte, dass sie Mutanajis sind. Das sind die Decken oder die Umhänge oder die Überwürfe, die von Frauen getragen werden, die eben nicht im Falle, also die nicht unbedingt zwangsläufig getragen werden, wenn sie mit Najasa in Verbindung gebracht werden können. Dann kam die diesbezügliche Erlaubnis und jetzt geht es um Dinge, die an sich unterschiedlich bewertet werden von den Fuqaha rahimahumullahu ta'ala. Und deswegen beim 134. Kapitel geht es um den Samen des Mannes. Da geht es, heißt es, wenn Sperma an die Kleidung gelangt. Denn diese Thematik ist kontrovers unter den Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Und deswegen gibt es diesbezüglich das folgende Kapitel. Der erste Hadith ist von Hammam ibn al-Harith. Er berichtet, dass er selbst bei Aisha radiallahu anha war. In der Nacht hatte er einen Samenerguss. Eine Sklavin von Aisha sah ihn, wie er den Spermafleck von seinem Kleid abwusch oder sein Kleid wusch. Das ist eine Unsicherheit des Überlieferers. Sie teilte dies Aisha mit, woraufhin sie sprach, ich habe dies stets vom Kleid des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam weggerieben. Aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass dieser Mann dachte, dass der Samen des Mannes unrein ist, Najis ist, und deswegen hat er es abgewaschen, weil die Regel lautet, dass man Najasa wegwäscht. Aber Aisha radiallahu ta'ala anha sagte indirekt, dass diese Angelegenheit keine Najis-Sache ist, sondern dass der Samen des Mannes ist eben Tahir. Und deswegen ist das auch die richtigere Ansicht unter den Ulama, rahimahumullahu ta'ala. Im Gegensatz zur Vorsamenflüssigkeit, die Vorsamenflüssigkeit, der sogenannte Madi, ist unrein, aber diese Flüssigkeit ist rein. Und deswegen hat sie das nicht abgewaschen vom Kleid des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern sie hat es einfach nur abgerieben. Das heißt, wenn es trocken war, hat sie es mit ihren Fingernägeln oder mit etwas anderem abgerieben. Wäre es Najis, müsste sie dafür Wasser benutzen, wie es die Regel ist. Und hier zeigt sich auch der Vorzug der Sahaba radiallahu ta'ala anhum, die, wenn sie etwas begründet haben in der Religion, dies immer sofort begründet haben mit einem Hadith, mit einer Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, mit einer Tat, mit seiner Zustimmung, weil das eben die wahre Beweiskraft ist. In der nächsten Überlieferung sagte sie radiallahu anha, ich pflegte das Sperma vom Kleid des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam abzureiben und danach betete er in diesem Kleid. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass unser Prophet alaihi salatu wasallam ein Mensch war, wie jeder andere auch. Grundsätzlich gilt, wie heißt es, in Bezug auf die Natur des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dasselbe, was auch für andere Menschen gilt, es sei denn, es gibt dafür eine Ausnahme. Deswegen sagte er sallallahu alaihi wasallam, ich bin nichts anderes als ein Mensch wie ihr auch. Genauso wie ihr vergesst, vergesse ich auch. Wenn ich also vergessen habe, dann erinnert mich. Denn es gibt manche Menschen, die in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam übertreiben und ihm Eigenschaften zuschreiben, die übernatürlich sind. Und alles, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird, was nicht menschlich ist, nicht natürlich ist, bedarf eines klaren Beweises, wie zum Beispiel die Offenbarung. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيْهِ. Sprich, ich bin ein Mensch, so wie ihr auch, allerdings wird mir eingegeben. Das ist der entscheidende Unterschied. Ansonsten, der Prophet a.s. ist ein Mensch. Er vergisst, er merkt sich. Er isst und hat Hunger. Er mag Dinge essen, manche Dinge mag er nicht. Er macht meistens Sachen richtig, aber er kann auch mal was falsch machen. Er selbst sagt, sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata. Alle Menschen machen Fehler, aber die besten Dinge, Menschen, die Fehler machen, sind Dinge, die sich Allah wieder reuevoll zuwenden. Weil der Unterschied zwischen uns und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hinsichtlich des Fehlermachens ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm eben hier darauf hinweist. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Begebenheit etwas gemacht hat, etwas geurteilt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht so wollte, wie zum Beispiel die berühmte Begebenheit, als der blinde Mann zu ihm kam und ihn gefragt hat über den Islam und er sich nicht ablenken lassen wollte, weil er mit einer anderen Person beschäftigt war, die angesehener war und reicher war, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah genannt, Abasa wa tawalla. Das war etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht von seinem Propheten mochte, aber der Unterschied ist, wie gesagt, Allah azza wa jalla hat diese Sache nicht einfach so bei ihm gelassen. Ansonsten, er ist ein Mensch, wie wir auch Menschen sind. Und deswegen, wenn er redet, nicht in Bezug auf die Offenbarung, etwas Weltliches, etwas Menschliches, dann kann er natürlich auch etwas machen, was Allah subhanahu wa ta'ala im Nachhinein eben kritisiert und korrigiert. Und es gibt mehrere Verse im Koran Karim, die auf deutlich hinweisen, weil es gibt eben manche Menschen, die übertreiben und denken, der Prophet war wie ein Roboter, der nie etwas falsch machen konnte und der immer alles richtig gemacht hat und so weiter. Nein, der Prophet war ein Mensch. Und seine Besonderheit ist, dass er so viel Gottesfurcht hat, so viel Taqwa hatte, dass er niemals einfach eine große Sünde absichtlich machen würde, wie unser einer vielleicht so eine große Sünde absichtlich machen würde. Seine Furcht vor Allah, tabarak wa ta'ala, weil er eben die Hölle und das Paradies mit eigenen Augen gesehen hat, ist so groß, dass er solche Sachen eben nicht macht, die ihm nachher im Nachhinein zum Nachteil sich als Nachteil entpuppen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Sulaiman ibn Yasar rahimahullah berichtet, dass Aisha das Sperma des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam von seinem Kleid abzuwaschen pflegte. Sie sagte, danach sah ich daran noch eine Spur oder Spuren. Und das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass der Sperma Tahir ist des Mannes und eben nicht Najis ist. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. 135. Wenn Urin eines Kleinkindes an die Kleidung gelangt. Das nächste Kapitel hat der Imam rahimahullah weise gewählt, weil eben im Gegensatz zu dem Sperma vorher, was klar entweder Tahir ist oder Najis ist, brauchen wir hier bei dem Urin eines Kleinkindes eine Fallunterscheidung. Und bei einem Kleinkind, von einem Kleinkind reden wir in diesem Zusammenhang, wenn das Kind noch nicht alleine Nahrung isst, wenn das Kind noch nicht alleine Nahrung zu sich nehmen kann, das heißt vor der Entwöhnung. Und gemeint ist die vollkommene Entwöhnung. Das heißt, wenn das Kind unabhängig von der Muttermilch leben kann, weil es eben Brei ist oder feste Nahrung zu sich nimmt und nicht mehr von der, wenn das Kind teilweise noch Milch trinkt von der Mutterbrust, ist das Kind noch nicht entwöhnt. Und wir reden noch nicht immer noch von der Situation eines Kleinkindes. Also, ein Kleinkind in diesem Zusammenhang ist, auf Arabisch Sabi, in diesem Zusammenhang, ja, ist, solange das Kind noch nicht entwöhnt ist. Entwöhnung auf Arabisch Al-Fitam. Qais, die Tochter von Mihsan, sagte, dass sie mit einem ihrer Söhne, der noch nicht alleine essen konnte, zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ ihn auf seinem Schoß sitzen. Woraufhin er, das heißt der Junge, auf seine sallallahu alaihi wasallam Kleidung urinierte. Da verlangte er nach Wasser und bespritzte sie, ohne sie zu waschen. In dieser Überlieferung, liebe Geschwister, ging es, zusammengefasst noch einmal, um ein Kleinkind. Erstens. Zweitens, es ging um einen Jungen. Und dieser Junge saß auf dem Schoß des Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat dann in aller Öffentlichkeit Wasser gelassen und dadurch die Kleidung des Propheten sallallahu alaihi wasallam verunreinigt. Und der Prophet alaihissalatu wassalam hat nichts anderes gemacht, als einen Eimer Wasser zu nehmen oder Wasser zu nehmen und dieses dann auf die entsprechende Stelle zu gießen. Das heißt, er hat einfach nur eine Handvoll Wasser genommen und hat das auf die entsprechende Stelle gegossen, sodass das Wasser, das er auf die Kleidung gegossen hat, überwogen hat. Daraus nehmen wir mehrere Regeln. Regel Nummer 1: Es handelt sich hier um ein Kleinkind und das ist das Kind vor der Entwöhnung, wie bereits vorher gesagt worden ist. Zweitens, es geht hier um einen Jungen und nicht um ein Mädchen, denn wie wir sehen werden, hat die Scharia in diesem Zusammenhang einen Unterschied gemacht zwischen den Jungs und den Mädchen. Nummer 3, wir entnehmen daraus, dass der Urin najis ist von einem Kleinkind, das ein Junge ist. Allerdings ist diese Najasa eine abgeschwächte Form der Najasa. Weil es gibt mehrere Stufen von Najasa. Sage mal, es gibt die normale Najasa, wie der Urin eines Erwachsenen. Diese muss beseitigt werden. Dann gibt es die abgeschwächte Form der Najasa. Das ist wie zum Beispiel der Urin eines kleinen Jungen oder eben auch der Vorsamen Al-Madhi eines erwachsenen Mannes. Und dann gibt es Al-Najasa Al-Mughallada, das heißt die intensive Form, die schwerwiegende Form der Najasa. Und damit ist das einzige Beispiel, richtigerweise, ist das Beispiel des Hundes. Das Beispiel des Urin oder des Speichel eines Hundes, das heißt die Flüssigkeiten eines Hundes. In erster Linie das, was er in seinem Speichel hat. Denn diese Sache, wie wir es schon darüber gesprochen haben, muss siebenfach gewaschen werden. Einmal sogar soll man Erde kippen auf die entsprechende Stelle und dann erst siebenmal waschen. Und richtigerweise ist die Najasa eines Schweines genauso wie die Najasa anderer Najasat. Also es ist nicht jetzt wie die des Hundes, sondern die des Hundes ist die schlimmste und die schwerwiegendste Form, weil es eben so über den Propheten überliefert ist, sallallahu alaihi wasallam. Die vierte Sache, die wir aus diesem Hadith lernen, ist eine wirklich wichtige Sache. Und zwar ist die Art und Weise, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam umgegangen ist in dieser Situation. Die Situation ist eine für unser einer höchst peinliche Situation. Ist eine Situation, die einem höchst unangenehm ist. Stellt euch vor, ihr seid in einer Gemeinschaft von anderen Menschen und ihr habt euer Kind auf eurem eigenen Schoß sitzen, euer eigenes Kind. Es war nicht mal sein eigenes Kind hier, geht es um das einer der Söhne von Qais radiallahu anhu. Und dieses Kind uriniert in aller Öffentlichkeit auf das Kleid des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Yani, wie würde unser einer sich fühlen in diesem Augenblick? Und wie würde er mit dieser Situation umgehen? Ich will gar nicht sagen, wie man mit einer Situation umgehen könnte, was alles falsch wäre. Entscheidend ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keinen Ton verloren, kein negatives Wort, weder zum Kind Hashahu gesagt, noch hat er zu seiner Mutter irgendetwas gesagt, noch hat er zu seinem Vater gesagt, warum passt du nicht auf dein Kind auf oder nimm dein Kind bitte zu dir oder ähnliches. Und der Prophet ﷺ ist edler als du und ich. Der Prophet ﷺ war nicht nur in dieser Sitzung der Edelste, weil er eben der Gelehrteste war oder weil er der Imam der Muslime war oder weil er der Prophet war, sondern war auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und ihr Anführer und ihr Richter und ihr Schlichter und ihr Anführer. Für all diese Angelegenheiten haben ihn sallallahu alaihi wasallam dazu gebracht, unterwürfig zu sein, dazu gebracht, sich entsprechend seiner Position in der Öffentlichkeit zu verhalten. Und deswegen, wir kennen keinen einzigen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwie reagiert hat, unverschämt reagiert hat. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Fassung verloren hat. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam unverschämt geworden ist. Hashahu sallallahu alaihi wasallam. Insofern, yani, ist das ein Beweis genug, dass er wirklich eine Auswahl ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Charakter so geformt hat, wie er ihn geformt hat. Und dafür, für diese Sache, liebe Geschwister, gibt es mehrere Beispiele, wie er sallallahu alaihi wasallam in der Öffentlichkeit Situationen erlebt hat, die höchst peinlich sind, die höchst unangenehm sind, wo man sich schämen könnte dafür, aber wie er damit umgegangen ist, ist unglaublich, weil unser einer würde nicht so umgehen oder könnte nicht so umgehen wie er, alayhi salatu wassalam. Und dann kommt noch dazu, dass seine Stellung unvergleichbar ist mit der Stellung anderer. Und das zeigt uns, und das ist das Letzte, was wir dazu sagen möchten, das zeigt uns, dass ein Muslim, wenn er eine Position einnimmt, die eben bei der er Verantwortung trägt anderen gegenüber, muss er sich bewusst machen, dass er kann zwar sich rächen, er kann zwar sauer werden, er kann zwar wütend werden, er kann sich auch mal schämen, aber er muss wissen, dass dies dann ihm negativ angerechnet wird. Und dass ein Mensch in so einer bestimmten Position sich nicht dasselbe erlauben kann, wie ein anderer sich erlaubt. Ja, es ist halal. Und das andere ist auch halal, und wenn du es machen willst, wäre es auch halal. Aber was für dich erlaubt ist, ist für einen Gelehrten eben vielleicht verpönt. Was für dich akzeptiert wird und akzeptabel ist in der Gesellschaft, ist eben für den Gelehrten oder irgendein Mensch, der eine Position einnimmt, eine höhere als andere in einer Sache, dann ist das für ihn eben nicht akzeptabel und nicht so. Und das muss man mit berücksichtigen, dass man eben auch vielleicht Leute verliert. Und dass man auch Leute gegen sich aufbringt und dass man, die Vorbildfunktion eben hat. Ich meine, was heißt Vorbildfunktion, wenn man sich genauso verhält wie alle anderen auch? Nein, man hat eben eine andere Position, von der man eben mehr erwartet. Genauso wie jeder von uns erwartet, dass der Imam und dass der Gelehrte sich an die Religion eher hält und mehr verzeiht und sanftmütiger ist und bescheidener ist. Und nicht so verschwenderisch ist und vorbildhaft lebt, das erwartet man eben. Und genau das Gleiche in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lubaba, die Tochter von Al-Harith, sagte: Al-Husayn, der Sohn von Ali radiallahu anhu, war auf dem Schoß des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam und urinierte auf ihn. Ich sagte: Zieh ein frisches Kleid an und gib mir deinen Umhang, damit ich ihn wasche. Er sagte: Man muss ein Kleidungsstück nur wegen des Urins eines Mädchens waschen. Man muss ein Kleidungsstück nur wegen des Urins eines Mädchen waschen. Beim Jungen bespritzt man es einfach mit Wasser. Aus dieser Überlieferung, liebe Geschwister, entnehmen wir klar und deutlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Unterschied gemacht hat zwischen Jungs und Mädchen, was den Urin angeht. Und zwar hier war es Al-Husayn, also war es sein eigener Enkel, alayhi salatu wassalam, und der eben, uriniert hat, Wasser gelassen hat. Und Ali radiallahu anhu wollte von ihm die Kleidung nehmen, damit er die Kleidung wäscht. Und das wäre ja erlaubt gewesen. Und das ist ja kein Problem. Ich kann ja auch meine Kleider, also unser einer schmeißt seine Kleider in die Wäsche oder in die Waschmaschine, nicht nur, weil sie nervig sind, nur weil sie vielleicht nicht gut riechen, vielleicht, weil er sie schon ein paar Tage länger angehabt hat und so weiter und so fort. Das heißt, hier erst recht hätte er sie waschen können, aber er hat darauf verzichtet. Und warum wieder, liebe Geschwister? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die Funktion eines Lehrers hat. Und es ist einfach wirksamer, seine Informationen anderen Menschen weiterzugeben, indem man sie auslebt, indem man sie vorlebt, als wenn man diese Sachen einfach nur vermittelt. Was wir jetzt hier machen, ist Informationsweitergabe. Aber in der Praxis, wie es aussieht, yani, stellt euch mal vor, wir sitzen jetzt hier so schön in der Moschee zusammen und jetzt kommt ein Fremder rein in die Moschee und stellt sich mitten in die Ecke der Moschee und lässt seine Hose runter und macht sein Geschäft, sein kleines Geschäft. Das ist passiert in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist wertvoller als unsere Moschee. Und die Leute, die drin waren, sind wertvoller als wir. Aber wie sind sie damit umgegangen? Die Sahaba, die wollten, manche Sahaba wollten ihn packen, ihn ansprechen, noch während er sein Geschäft verrichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hält sie davon ab und sagt, lass ihn erstmal fertig machen. Und danach hat er angeordnet, dass man einen Eimer Wasser kippt über die Stelle. Und danach hat er dem Mann beigebracht, dass man dies in der Moschee nicht machen soll. Und so weiter und so fort. Das ist die praktische Umsetzung. Ist einfacher, als wenn ich dir nur gesagt hätte, es reicht Wasser auf eine Najasa zu kippen, wenn sie auf dem Boden gewesen ist und dieses Wasser diese Najasa überwiegt. Aber wo ist der Charakter? Wo ist der Umgang? Wo ist der Umgang mit dem Menschen, der ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat? Das ist viel besser, wenn das aus einer praktischen Situation heraus geschieht. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Abu Samh sagte, ich pflegte den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu dienen. Wenn er den Ghusl vollziehen wollte, pflegte er zu sagen, dreh dich um. Einmal wandte ich mich um und verdeckte ihn dadurch. Daraufhin wurden Hassan oder Hussein radiallahu anhuma gebracht und dieser urinierte auf seine Brust. Da ging ich zu ihm, um ihn abzuwaschen, woraufhin er sagte, man wäscht es nur ab, wenn es von einem Mädchen ist. Wenn es von einem Jungen ist, bespritzt man die Stelle mit Wasser. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, entnehmen wir mehrere Angelegenheiten. Nummer eins, dieselbe, die wir vorhin auch gesehen haben, im Hadith vorher von Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, der Unterschied zwischen dem Urin eines Jungen und dem Urin eines Mädchen. Was den Urin eines Jungen angeht, davon haben wir schon gehört. Und der Grund ist eben, dass der Urin eines Jungen eine abgeschwächte Form der Najasa ist. Und der Urin eines Mädchens ist keine abgeschwächte Form, sondern eine, in Anführungsstrichen, normale, gewöhnliche Form der Najasa. Und deswegen muss man es beim Mädchen abwaschen und beim Jungen eben reicht es, wenn man Wasser darüber kippt mit der Hand und dieses Wasser, wie gesagt, das andere überwiegt. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Die zweite Sache, der Abu Samh radiallahu anhu hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam verdeckt, weist darauf hin, dass der Muslim versucht, seine Aura so gut wie möglich zu verdecken, vor allen Leuten, vor denen er seine Aura nicht zeigen darf. Ali radiallahu anhu sagte, man wäscht, wenn der Urin vom Mädchen stammt. Wenn der Urin vom Jungen stammt, bespritzt man nur mit Wasser, solange es ein Kind ist, das noch nicht selbst Nahrung zu sich nimmt. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise ist ein Mawquf-Hadith, weil es eine Aussage ist von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, da entnehmen wir erst einmal die gleiche Regelung wie vor, aber die zusätzliche Information ist eben, was bedeutet ein Kleinkind? Und die Antwort hast du, Kleinkind bedeutet, dass das Kind noch keine Nahrung zu sich nimmt. Also sobald das Kind also Nahrung zu sich nimmt, dann wissen wir auch alle, verändert sich der Stuhl und verändert sich der Urin und dementsprechend verändert sich auch die Regelung. Ali radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in etwa das eben genannte sagte. Er erwähnte aber nicht den Teil, solange das Kind noch nicht selbst Nahrung zu sich nimmt. Das heißt also eine andere Überlieferung, wo dieser Satz nicht dabei ist. Qatada sagte, solange beide noch nicht selbst Nahrung zu sich nehmen. Das heißt, beide, das heißt Jungen und Mädchen, wenn dies eines von beiden tut, muss man beides abwaschen. All diese Aussage ist eben eine, weiß es, eine andere Überlieferung. Und, aber diese Sache ist nur in manchen Überlieferungen vorhanden und sie hat kein, weiß es, hält nicht stand gegenüber den klaren Überlieferungen, die Unterscheidungen machen zwischen den Jungs und den Mädchen. Und Taban, für diese Unterscheidung zwischen Jungs und Mädchen, die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, haben darüber gesprochen und was wir darüber sagen können an Vermutungen oder an Weisheiten, mögen zutreffen, mögen auch nicht zutreffen. Aber eine der Weisheiten ist, dass die Scharia uns beibringt, in mehreren Beispielen, wir haben schon mal darauf hingewiesen, dass zwei Dinge, die eigentlich gleich sein müssten, unterschiedliche Regelungen erhalten. Und manchmal zwei Dinge, die unterschiedlich sind, dieselben Regelungen erhalten. Und das bedeutet, das, was man erwartet, erhält man nicht. Man würde erwarten, beides ist gleich najis, aber die Scharia sagt, nein, das eine ist so und das andere ist anders. Und der, eine der Weisheiten, die dahinter steckt, ist der sogenannte Istislam, dass man erzogen wird, zu schauen, was die Gesetzestexte sagen. Denn du musst als Muslim, du sollst als Muslim erzogen werden, in einer religiösen Frage immer erst zu schauen, was sagt Allah und was sagt sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Du sollst nicht als erstes lernen, du hast gelernt, beim Jungen ist es so, dann muss es beim Mädchen automatisch auch so sein, ohne nachzuschauen. Nein, du sollst erst nachschauen, gibt es Überlieferungen, die über Mädchen etwas anderes sagen? Weil nur auf diese Art und Weise, oder besonders auf diese Art und Weise, trainiert man sich in seinem Istislam, in seiner Unterwerfung, dass man die Gesetze Allahs subhanahu wa ta'ala so annimmt, wie sie überliefert worden sind. Denn das ist wahrer Istislam. Ja, wenn man eigentlich erwarten würde, wenn man denken würde, wenn man gerne hätte, dass es alles nach einem Muster abläuft, aber es ist am Ende nicht nach diesem einen Muster. Es ist nach einer Art und Weise, wie du es selbst nicht verstehen kannst. Ja? Wie du es selbst nicht nachvollziehen kannst. Das ist ein Istislam, wie bei den Ibadat auch. Ja? Und eine andere Weisheit, die erwähnt wird, und Allah weiß am besten Bescheid, ist, dass die Jungs eher in Gesellschaften dasjenige Geschlecht ist, das präsentiert wird in öffentlichen Sitzungen. Das heißt also, besonders bei Männern, die Männer sind diejenigen, die sich draußen aufhalten. Die Frauen sind meistens eher zu Hause. Und ihr wisst, und wenn jetzt man draußen in der Gesellschaft ist und man hat einen Junge bei sich oder ein Mädchen bei sich, dann hat man meistens Jungs bei sich. Und gerade in der arabischen Gesellschaft, in der Gesellschaft, in der die Offenbarung gekommen ist. Und deswegen braucht man eher eine Erleichterung in Bezug auf die Jungs als in Bezug auf die Mädchen. Und wenn jemand sagt, bei Mädchen kann es ja auch sein, sagen wir, ja, es kann auch so sein, aber es ist nicht so oft der Fall. Und die Gesetze werden immer so gemacht, wie es meistens der Fall ist. Wie es meistens der Fall ist. Und man sagt auf Arabisch, Al-Hukmu lil-Ghalib wa-Nadiru la-Hukmala. Und das gibt es oft in der Scharia. Oft. Und wir haben davon auch, wir profitieren davon. Manchmal, also das heißt, sehr oft erleichtert es uns. Manchmal vielleicht gibt es auch manchmal natürlich eine Erschwernis. Aber ich gebe euch ein einfaches Beispiel, das jeder von uns kennt. Jemand, der auf der Reise ist, braucht nicht zu fasten im Ramadan. Ist jede Reise wirklich so anstrengend, dass man auf dieser Reise nicht fasten kann oder dass es anstrengend ist zu fasten? Die Antwort liegt auf der Hand. Und trotzdem hat die Scharia dir erlaubt, dein Fasten zu brechen. Warum? Weil es meistens der Fall ist. Ein anderes Beispiel, Scharia hat uns erlaubt, dass wenn es zur Maghrib-Zeit stark regnet und wir denken, dass dieser Regen anhält bis zur Isha-Zeit, dass wir in der Moschee sind und dass wir unsere Gebete zusammenfassen dürfen. Wir dürfen Maghrib beten und danach dürfen wir Isha beten, direkt danach. Aber ohne zu kürzen natürlich, weil wir sind ja nicht auf der Reise. Das heißt, wir beten 3 Rak'a, dann sagen wir Taslim, dann machen wir unser Adhkar und dann sprechen wir die Iqama und dann sprechen wir unser Isha-Gebet in 4 Rak'a. Jetzt könnte jemand sagen, was ist mit dem Imam, wenn er neben der Moschee wohnt? Oder jemand, der in der Nähe der Moschee wohnt, für den es nicht schwierig ist, in die Moschee nochmal zum Isha zu kommen? Die Antwort lautet, das ist selten der Fall. Diese Seltenheit, wir können nicht eine Regel machen wegen einer Person, nur wegen dem Imam. Oder nur wegen einer Person, die neben der Moschee direkt wohnt. Die meisten Menschen, die müssen durch den Regen laufen, wenn es regnet. Ja. Deswegen haben die Gelehrten gesagt, selbst wenn zwischen dir und der Moschee, oder manche Gelehrte haben extra das erwähnt, gesagt, selbst wenn zwischen dir und der Moschee ein überdachter Gang ist, von deinem Haus bis zur Moschee, darfst du trotzdem in diesem Fall mit der Gemeinschaft dein Maghrib und dein Isha-Gebet zusammenfassen, auch wenn du von dieser Problematik des Regens nicht betroffen bist. Ja? Warum? Weil es geht darum, wie es meistens der Fall ist. Meistens ist es der Fall, dass wenn es stark regnet, dass die Leute durch den Regen laufen müssen und dadurch nass werden und dadurch einen Schaden erleiden, den die Scharia von ihm abwenden möchte. Allah tabarak ta'ala. 136. Wenn Urin auf den wir haben einen Hadith vergessen. Die Mutter von Al-Hassan sah, wie Salama auf den Urin eines kleinen Jungen, der noch nicht selbstständig essen konnte, Wasser goss. Wenn er dies konnte, wusch sie es aus. Den Urin des kleinen Mädchens wusch sie immer aus. Also, hier haben wir jetzt eine Mawquf-Überlieferung, ja. Weil er hatte den Manhaj von Ibn Abu Daud verstanden, dass er erst mit der Marfu'-Überlieferung anfängt, dann die Mawquf und so weiter. Und hier jetzt geht es Salama radiallahu anha. Wenn der Junge noch nicht selbstständig essen konnte, goss sie Wasser auf. Wenn er dies konnte, das heißt, wenn er selbstständig essen konnte, dann hat sie radiallahu anha das Kleid gewaschen. Und das bei kleinen Mädchen hat sie das immer gemacht. Und natürlich, man geht davon aus, dass Salama nicht nur, weil sie eben eine Sahabiya ist, solche Sachen weiß oder macht, weil sie es irgendwo her hat, sondern weil sie eben die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie so etwas von ihm gehört hat, ist eben groß. Und deswegen ist die Aussage eines Sahabi viel wertvoller als die Aussage von einem Tabi'i oder einem, der danach kommt. Einfach, weil er näher an der ursprünglichen Quelle ist. Und weil die Wahrscheinlichkeit, je näher man an der Quelle gewesen ist, größer ist, dass man es von der Quelle auch direkt gehört hat oder mitbekommen hat oder gesehen hat. Ja? Weil ihr müsst euch vorstellen, müsst auch realistisch bleiben. Also in so einem Hadith, wie Salama handelt, radiallahu anha, so eine Fallunterscheidung, yani, wieso sollte sie so eine Fallunterscheidung machen? Sie macht eine Fallunterscheidung, irgendwo muss sie herhaben. Und von wem hat man das normalerweise her? Außer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von einem Sahabi, der sich noch besser auskannte als sie selbst. Und deswegen, das ist keine Sache mit Gewissheit, ja, aber die Wahrscheinlichkeit davon ist eben sehr, sehr groß. 136. Wenn Urin auf den Boden gelangt. So, jetzt haben wir eine neue Situation und auf die habe ich vorhin hingewiesen. Urin auf der Kleidung ist nicht dasselbe wie Urin auf dem Boden, praktisch gesehen. Weil Urin auf der Kleidung, die Kleidung kann man ausziehen. Man kann, man kann einen Teil seines Kleidungsstückes unter den Wasserhahn halten, abwaschen und die Sache ist erledigt. Man kann Wasser nehmen. Aber das Problem, wenn Urin auf dem Boden gelangt ist, du kannst nicht den Boden einfach unter Wasserhahn halten nur diesen Teil in die Waschmaschine stecken oder was auch immer. Das ist nicht so einfach. Und deswegen, da es eben hier schwieriger ist, wenn wenn hier jemand, wenn Urin, Najis, Najasa, irgendwas auf den Boden gelangt, ist die Frage, wie hat die Scharia uns das erleichtert? Und dazu gibt es eben auch eine Begebenheit über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass einmal ein Beduine die Moschee betrat, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dort saß. Dann betete er, der Beduine, Ibn Abda sagte zwei Rak'a und sagte: O Allah, erbarme dich meiner und Muhammads und erbarme dich sonst niemandes. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du hast den Gürtel eng geschnallt. Dann ging der Beduine in die Ecke der Moschee und urinierte. Die Leute wollten schnell zu ihm gehen, doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot es ihnen und sagte: Ihr wurdet gesandt, um es den Leuten einfach und nicht schwer zu machen. Gießt einfach einen Eimer Wasser darauf. In diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam hat sich diese Begebenheit ereignet, die von wirklich großer Bedeutung ist. Der Umgang des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dieser Situation ist fast wichtiger als die islamischen Regelungen, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in der Moschee und saß dort, und der Beduine betrat die Moschee, betete zwei Rak'a, eventuell das Tahiyatul Masjid, das Moschee-Begrüßungsgebet, und sagte dann, sprach in seinem Bittgebet, entweder im Gebet oder außerhalb des Gebetes, Allahu a'lam, die Überlieferung geht nicht weiter darauf ein, er sagte: O Allah, erbarme dich meiner und Muhammads und erbarme dich sonst niemandes. Offensichtlich ist irgendetwas geschehen, weshalb er wütend war, sauer war und gesehen hat, wie barmherzig der Prophet ist, sallallahu alaihi wasallam, im Gegensatz zu anderen Menschen. Vielleicht etwas vorab passiert, Allah, die Überlieferung sagt, zu dieser Begebenheit nichts. Aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der diese Aussage gehört hat, hat nicht darüber geschwiegen. Warum? Weil eben Aufrichtigkeit, Nasiha, zur Religion gehört. Zur Religion gehört es, jedem Menschen, wenn du ihn liebst, für Allah, tabarak wa ta'ala, dass du ihm das sagst, was du für ihn am besten hältst. Und dieser Mann ist zwar verärgert, aber was bringt es denn, wenn du über jemanden, über den du verärgert bist, ein Bittgebet sprichst? Wäre doch viel besser, wenn du ein Gebet für ihn sprichst. Und wenn du sagst: O Allah, erbarme dich meiner und Muhammads, das reicht doch schon. Warum willst du unbedingt alle anderen Menschen von dieser Barmherzigkeit ausschließen? Was tut es dir denn weh, wenn dein engster Feind, dein gläubiger Bruder ist, trotzdem von Allah aufgenommen wird und Allah ihn trotzdem in seinen Paradiesgarten eingehen lässt? Was tut es dir weh? Und deswegen der Paradiesgarten, Alhamdulillah, dessen Breite, also groß ist wie Himmel und Erde, ist für jeden, darin ist für jeden Platz genug. Und Allahs Barmherzigkeit erfasst alles. Und im Jenseits wird das eben für die Gläubigen zuschreiben. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, in unseren Bittgebeten nicht zu übertreiben. Und das zeigt diese Begebenheit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Munkar-Aussagen, über Falschaussagen nicht geschwiegen hat. Warum? Weil wenn er geschwiegen hätte, jeder würde denken, dass das in Ordnung ist und nicht verboten ist. Und die Sahaba haben das auch so verstanden. Also in manchen Überlieferungen sagen sie ja, der Prophet hat das mitbekommen, hat das gesehen, hat das gehört, hat dazu nichts gesagt. Ja? Und deswegen haben sie das hingenommen, akzeptiert. Dann ging er, also ein Beispiel dafür ist in der berühmten Begebenheit, als der Prophet manche Leute zu einem Stamm, der nach der Parteienschlacht gesendet hat und ihm gesagt hat, niemand von euch soll das Asr-Gebet verrichten, es sei denn erst bei dem Stamm der Banu Qurayza angekommen. Ja? Und bei dieser berühmten Begegnheit, wo dann manche verstanden haben, die sollen unterwegs noch beten, die anderen haben gesagt, nee, wir beten erst dort, auch wenn die Sonne untergegangen ist. Am Endeffekt hat der Prophet niemandem gesagt, du hast richtig gehandelt oder du hast falsch gehandelt. Und deswegen haben diejenigen, haben sie gedacht alle, dass es in Ordnung ist, was sie gemacht haben. Also haben sie daraus auch entnommen. Das heißt, sein Schweigen ist eine ist normalerweise eine stillschweigende Zustimmung. Und das gilt auch für den Koran Karim. Also wenn in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam etwas passiert ist, gemacht worden ist und Allah azza wa jalla dies nicht dazu gesagt hat, dann geht man davon aus, dass es grundsätzlich so ist, wie es ursprünglich sein sollte. Also wenn es normalerweise halal sein sollte, dann gehen wir davon aus, dass es auch halal ist. Tayyib. Auf jeden Fall, nachdem dieser Beduine diese Sache gesagt hat, dieses Bittgebet gesprochen hat und alle Menschen ausgeschlossen hat, außer sich selbst und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ging er in die Ecke der Moschee und urinierte. Und hier zeigt uns diese zwei Begebenheiten, diese zwei Eigenschaften, die jetzt passiert sind, zeigen uns schon, dass dieser Mensch, plus eine dritte Eigenschaft, zeigt uns, dass dieser Mensch ein unwissender Mensch ist. Nummer eins, er ist ein Beduine. Und ein Beduine ist ein Nomade. Das heißt, er hat nicht in der Stadt gelebt. Das heißt, er hat nicht vom Propheten gelebt. Das heißt, woher soll er Wissen haben? Ja? Das ist der erste Hinweis. Zweiter Hinweis, das Mitgebet, was er gesprochen hat. Ja, jemand, der weiß, dass Allahs Barmherzigkeit alles umfasst und dass es, dass du lieber für alle beten sollst, damit du für jeden für jedes Bittgebet, für alle Muslime Hasanat bekommst. Selbst wenn dem jemand Unrecht getan hat, ist doch besser für dich, wenn er sich besinnt und sich Allah reuevoll zuwendet, als wenn er in seinem wenn er weiterhin sein Unwesen treibt. Und der dritte Hinweis, dass er in die Ecke geht und in der Moschee uriniert. Das heißt, wie oft wird er in der Moschee vorher gewesen sein? Wie oft hat er mitbekommen, dass man in einer Moschee das nicht machen darf? Deswegen alles sind Hinweise, dass dieser Mensch unwissend ist. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn du Vorbild sein möchtest im Islam und zur Religion Allahs einladen möchtest. Wenn du weißt, dass die andere Person unwissend ist, dann musst du auch dementsprechend mit ihm verfahren. Und du kannst nicht mit jemandem, der Wissen hat, umgehen. Und deswegen, als einmal Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie manche Leute laut miteinander sprechen. Und das ziemt sich nicht, laut zu sprechen in der Moschee, andere Menschen dabei zu stören, während sie den Koran Karim lesen und so weiter und so fort. Dann hat er gesagt, woher kommt ihr? Sie sagten, wir kommen aus Taif. Dann sagte er, wenn ihr aus Medina wäret, dann hätte ich euch so geschlagen, bis es euch wehtut. Also auch dieser Hinweis wieder, liebe Geschwister, dass man mit einem Menschen, der weiß, der wissentlich umgeht und etwas, was haram ist, absichtlich macht und er weiß es anders, als wenn jemand etwas aus Unwissenheit heraus macht. Und dann, als die Leute gesehen haben, wie dieser Mann in der Ecke ist und uriniert, wollten sie schnell zu ihm gehen, doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot es ihnen und sagte, ihr wurdet gesandt, um es den Leuten einfach und nicht schwer zu machen. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin, oder wie er gesagt hat sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Und deswegen hat er dann angeordnet, dass man, und das zeigt, dass er sallallahu alaihi wasallam aus der Sache kein größeres Problem gemacht hat. Ja? Weil dieses Vergehen in der Moschee ist ein Vergehen. Die Lösung dafür ist, Wasser rüberkippen, ihm dadurch indirekt beizubringen, das war falsch, das macht man nicht. Wenn du der Prophet Sarasim hat einmal gesehen, wie jemand Nasenschleim, Gott bewahre, an die Wand gerieben hat, ja, in Richtung Qibla. Dann hat er gesagt, so etwas zu machen in der Moschee ist eine Sünde. Und es zu entfernen ist die Tilgung. Und es zu entfernen ist die Tilgung. Fertig. Also mach keine große Sache draus. Entferne es und dann hast du der schlechten Tat eine gute Tat folgen lassen, die sie ausgradiert hat. Und die Sache ist erledigt. Ihr wurdet entsandt, um es den Leuten einfach und nicht schwer zu machen. Gießt einfach einen Eimer Wasser darauf. Abdullah ibn Naqil ibn Muqarrin sagte, ein Wüstenaraber betete mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte weiterhin, er meinte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, nehmt die Erde, auf die er uriniert hat, und tragt sie hinaus und gießt Wasser auf die Stelle. Abu Dawud rahimahullah sagte, er ist Mursal ibn Maqil, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht erlebt. Ja? Und deswegen, die Fuqaha sagen das nicht, dass man, das ist also richtigerweise, dass man nicht, dass man den Teil, wo der Urin war, ausgraben muss oder ähnliches, braucht man nicht. Und es wäre auch eine große Erschwernis, gerade wenn das heutzutage Teppichboden ist oder ähnliches. Es reicht, bei solchen Angelegenheiten wissen wir, dass sowieso alles nach unten sickert und dann ist die Sache erledigt. 137. Ich gucke mal, wann das Aisha-Gebet ist. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann machen wir noch dieses eine Kapitel, inshallah ta'ala. Getrockneter Boden ist wieder rein. Getrockneter Boden ist wieder rein. Dieses Kapitel ist jetzt auch von großer Bedeutung, denn es könnte jemand sagen, warum hat man auf die entsprechende Stelle Wasser gegossen, als der Araber da uriniert hat in der Moschee, warum hat man Wasser auf die Stelle gegossen? Sowieso nach einer Zeit trocknet das Ganze und der Urin verfliegt und die Sache ist doch sowieso schon wieder sauber. Erstens einmal, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht über diese Sache, ob überhaupt Sonne und Wind und solche Sachen durch Najasat entfernen. Das ist die eine Sache. Das ist die Sache, die der Imam inshallah jetzt klären möchte, was da die Ansicht ist. Aber die zweite Angelegenheit ist eine rein praktische. Najasat verursachen Geruch und die Leute befinden sich in der Moschee. Und wenn die Najasa vorhanden ist, kann es sein, dass jemand darüber läuft, aus Versehen. Und dadurch oder dort betet und sein Gebet dadurch ungültig ist und ähnliches. Insofern, das Mindeste, was man sagen kann, die Leute ekeln sich davon. Und damit das eben, deswegen ist die Frage, wie solch eine Najasa sofort beseitigt werden kann. Die Antwort habt ihr im Hadith gesehen. Deswegen, dieser Hadith von Beduinen ist kein wirklicher Beweis dafür zu sagen, dass man die entsprechende Stelle waschen muss, da sie ansonsten najis wäre, auch nachdem sie getrocknet ist. Ja. Sondern es ist wie gesagt rein praktischer Natur. Praktisch gesehen ist es in diesem Situation am vernünftigsten, die Najasa sofort zu beseitigen. Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma sagte, ich pflegte zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam als junger, lediger Bursche in der Moschee zu übernachten. Regelmäßig kamen Hunde, urinierten und gingen in der Moschee ein und aus. Die Leute gossen nie Wasser darauf. Also aus dieser Überlieferung entnehmen wir, dass die Moschee ein Ort war, der auch zugänglich war damals für Tiere, die najis sind. Und Hunde sind gemäß der Mehrheit der Ulama najis. Und wenn sie bei Moscheen ein- und ausgehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch mal ihr Geschäft dort machen und ähnliches, groß. Und trotzdem, oder dass sie ihren Speichel hinterlassen, oder und trotzdem hat der, also dass die Wahrscheinlichkeit ist groß, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, man kann davon ausgehen, dass es passiert ist, ja? Wie auf einem Feld, auf dem Hunde immer rumrennen und mit ihren Besitzern vielleicht spielen und ähnliches, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass dort Najasa ist, finde ich sehr groß, Und im Laufe von 1000 Jahren Menschheitsgeschichte auf einem Feld kann man davon ausgehen, dass überall mal irgendein Hund was gemacht hat. Aber da eben die Sonne auf diese Teile scheint und die Flüssigkeiten dadurch verfliegen, ist dieser Ort grundsätzlich als ein barer Ort zu betrachten. Und deswegen brauchen wir nicht fragen, wenn wir irgendwo auf einem Bordstein laufen, wollen wir beten, dürfen wir beten. Wenn wir auf einem Feld sind, auf einer Wiese sind und wollen dort beten, dürfen wir beten. Solange wir die Najasa dort nicht sehen können oder die Najasa dort riechen, ist es ein Ort, der grundsätzlich tahir ist und man dort sein Gebet verrichten darf. Allahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.